Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4. Der Überbringer dieser Zeilen, Herr von Pape aus Hannover, eine mir sehr werte hiesige Bekanntschaft, wird dir von meinem Befinden umständliche Nachricht geben können. Leid tut mir's sehr, dass ich den Wunsch, euch zu umarmen, nicht in Erfüllung bringen kann. Weder der Zeit noch Geldaufwand sind es, was mich davon abhält, sondern die Verhältnisse meiner Schwägerin in Rudolstadt, die ihr nicht erlauben, über die gesetzte Zeit wegzubleiben, da die Vermählung des Erbprinzen in Rudolstadt und die Ankunft seiner Gemahlin ihre dortige Gegenwart notwendig macht. Dazu kommt, dass wir alle drei wünschen, die Freude euch zu sehen, mit gesundem Körper und frischer Seele zu genießen. Jetzt aber sind wir alle krank und abgestumpft für jeden Genuss der Seele. Mit nächster Post schreiben wir mehr. Alles grüßt herzlich. Ewig dein S. Herr von Papes Bekanntschaft wird dir gewiss auch sehr angenehm sein. Suche ihn aufzurichten. Er ist ein vortrefflich denkender Mensch, aber sehr gequält von Hypochondrie.